In einer Aufnahme mit dem Süddeutschen Rundfunk hören Sie heute Frau ohne Eigenschaften. Eine vorläufige Bilanz in Sachen Frauenliteratur von Dr. Marlies Gerhardt. Und ich dachte an all die Romane von Frauen, die wie kleine pockennarbige Äpfel im Obstgarten in den Antiquariaten von London verstreut herumliegen. Es war jener Riss im Zentrum, der sie vernichtet hatte. Sie hatten ihre eigenen Werte mit Rücksicht auf die Meinung anderer geändert. In einem Vortrag, den Virginia Woolf 1928 in Cambridge hielt, ging es ihr um die chronisch gestörte künstlerische Produktivität von Frauen. Es ging dabei auch um jenen Riss im Zentrum, der so oft, wie sie meint, dazu führt, dass die Arbeiten von Frauen, die es überhaupt gibt, etwas Epigonales und Unauthentisches haben. Ein Jahr später war aus dem Thema des Vortrags der heute schon fast legendäre Essay geworden A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein. Virginia Woolf nimmt darin sehr viele jener Überlegungen über eine mögliche feministische Ästhetik vorweg, die viel später in den 70er Jahren dann auf einmal eine ganze Generation von Autorinnen beschäftigen werden. Virginia Woolf argumentiert allerdings in einer sehr konkreten, fast plaudernden Sprache, die sich durch Ironie und Understatement auszeichnet und nichts vom Pathos des Leidens in viel neueren feministischen Texten an sich hat. Die Frage, warum es so wenig Autoren weiblichen Geschlechts gibt, deren Arbeiten zur großen Literatur gerechnet werden, spielt sie an einem fiktiven Beispiel durch. Was wäre geschehen, fragt sie, hätte Shakespeare eine Schwester gehabt, die ihm an Begabung und literarischer Ambition so geglichen hätte wie ein Ei dem anderen. Die mögliche Biografie dieser möglichen Schwester beschreibt sie als einen Lebenslauf in absteigender Linie, als Antikarriere im Leben und in der Literatur. Was wäre geschehen, wenn Shakespeare eine wunderbar begabte Schwester gehabt hätte? Sagen wir, mit Namen Judith. Shakespeare ging sehr wahrscheinlich zur Grammar School, wo er Latein gelernt haben mag, Ovid, Virgil und Horaz und die Grundelemente der Logik. Sehr bald bekam er Arbeit im Theater, wurde ein erfolgreicher Schauspieler und lebte im Mittelpunkt der Welt. Inzwischen, nehmen wir einmal an, blieb seine außerordentlich begabte Schwester zu Hause. Sie war ebenso abenteuerlustig, ebenso fantasievoll, ebenso begierig, die Welt zu sehen wie er. Aber sie wurde nicht in die Schule geschickt. Sie hatte keine Gelegenheit, Grammatik und Logik zu lernen. Von Virgil und Horaz ganz zu schweigen. Sie nahm hin und wieder ein Buch zur Hand. Aber dann kamen ihre Eltern herein und hießen sie Strümpfe stopfen oder sich um den Hammelbraten kümmern. Noch bevor sie ihr zweites Jahrzehnt beendet hatte, wurde sie dem Sohn eines benachbarten Wollhändlers anverlobt. Sie schrie, sie hasse das Eheleben und wurde dafür von ihrem Vater heftig geschlagen. Aus ihren Sachen schnürte sie ein kleines Bündel, ließ sich an einem schönen Sommerabend an einem Seil hinab und machte sich auf den Weg nach London. Sie war noch nicht 17. Sie stand am Bühneneingang. Sie wolle spielen, sagte sie. Männer lachten ihr ins Gesicht. Und doch war in ihr ein Genius für die Literatur. Schließlich nahm sich der Schauspieleragent ihrer an. Sie fand sich mit einem Kind von diesem Herrn wieder und brachte sich an einem Winterabend um und liegt nun an einer Wegkreuzung begraben, wo jetzt die Omnibusse halten. Das Gedankenspiel Virginia Woolfs erscheint heute ziemlich selbstverständlich und vielleicht sogar etwas trivial. Damals jedoch, in den 20er Jahren, stellt es eine provokante Antwort auf eine verbreitete, zugleich idealisierende und triviale Vorstellung über Kreativität und Genie dar. Diese geht davon aus, dass sich eine außerordentliche Begabung unter allen Umständen bemerkbar macht, unabhängig von Geschlecht und Gesellschaft, Umfeld und Ökonomie. Der arme Poet, so ungefähr wird argumentiert, mag zwar in der Dachstube verhungern, zuvor jedoch schreibt er noch einige Gedichte, die ihn nach seinem Tod unsterblich machen und sein elendes Leben zu einem heroischen Opfergang im Dienst der Kunst verklären. Beispiele für derartige Lebensläufe gibt es denn ja auch in der Literaturgeschichte genug. Für die zeitgenössische Kritik, mit der Virginia Woolf es zu tun hat, ist das Problem, von dem sie spricht, daher eigentlich überhaupt kein Problem, sondern lediglich Ergebnis einer biologischen Tatsache. Wenn weibliche Genies in der Literatur so rar sind, so beweist das einfach, dass Frauen eben nicht für die Kunst geboren sind, sondern fürs Kunstgewerbe und fürs Kinderkriegen. Das weibliche Schweigen in der Kultur ist kein Thema, das Irritation erzeugen könnte. Die Anatomie ist noch immer das Schicksal und die Freudsche Theorie bestätigt nur das, was jedermann weiß und schon immer wusste. Virginia Woolf ist eine der wenigen Autorinnen des frühen 20. Jahrhunderts, die es überhaupt wagt, sich in derartige Dispute und Diskurse einzumischen und eine eigene, abweichende Erklärung für den Ausschluss der Frauen aus der Kultur zu suchen. Ehe eine feministische Theorie auch nur in Ansätzen existiert, macht sie in ihrem Essay darauf aufmerksam, dass es Verhältnisse und Verhinderungen gibt, die Frauen und nur Frauen betreffen, und zwar unabhängig von Stand und Klasse. Und die höhere Tochter der elisabethanischen Epoche hat eben aufgrund ihres Geschlechts keine Chance, ihr Talent zu realisieren. Sie sitzt, wie auch noch die vielen Generationen, die nach ihr kommen, zwischen allen Stühlen. Passt sie sich halbwegs der geltenden Norm an, so verkümmert ihr Talent. Läuft sie jedoch weg und nimmt sich jene Freiheiten, die ein Mann sich nimmt, wenn er Künstler werden will, so wird sie zwangsläufig zur Außenseiterin, die früher oder später dem Elend ihrer Lebensumstände zum Opfer fällt. Eine deutsche Tochter aus gutem Hause, die Künstlerin werden wollte, hat das Schicksal der fiktiven Schwester Shakespeares noch um 1900 am eigenen Leibe erfahren. Franziska zu Reventlow, der nach ihrer Flucht aus Familie und Ehe nichts anderes übrig blieb, als Gelegenheitsprostitution und Gelegenheitsarbeit, um nicht zu verhungern. Ihre Freiheit war die Freiheit der Vogelfreien. Ihre Bohème ohne Hoffnung hatte nur wenig zu tun mit der Samtkragenromantik ihrer männlichen Freunde. Aber zurück zu Virginia Woolf. Was eigentlich geht sie Shakespeares Schwester an? Gehört sie doch zu einer Generation von Schriftstellerinnen, der es möglich ist, ebenso für die Obsession des Schreibens zu leben, wie jeder Mann auch? Ist die in manchem höchst privilegierte Existenz, die sie führt, ist ihr Name als Autorin nicht ein Beweis dafür, dass das Problem, über das sie spricht, zu den Akten der Geschichte gelegt werden kann? Beweist nicht zudem die Einladung nach Cambridge und ihr öffentlicher Auftritt dort, dass die Dinge sich geändert haben, trotz der nachhinkenden ästhetischen Theorien über Katzen und Frauen? Virginia Woolf argumentiert, wenn sie von sich selbst und ihrer Situation als Autorin spricht, völlig anders. Ihre Argumente nehmen vieles von dem vorweg, was erst in den 70er Jahren überhaupt anfing, verstanden und diskutiert zu werden. Für Virginia Woolf bedeutet der Blick zurück nämlich etwas ganz anderes als eine akademische Reflexion über Vergangenheit und weibliche Nichtgeschichte. Er bedeutet vielmehr, dass es für eine Autorin des 20. Jahrhunderts keine literarische Tradition gibt, an die sie anknüpfen könnte. Während jeder männliche Autor, wenn er sich mit Shakespeare, Goethe oder Joyce beschäftigt, nach Belieben Identifikation oder Verwerfung wählen kann, sieht sich Virginia Woolf konfrontiert mit einem Defizit, das Bilderlosigkeit, Traditionslosigkeit heißt. Dieses Defizit trifft die halbwegs akzeptierte Autorin des 20. Jahrhunderts vielleicht daher umso schmerzhafter, weil jetzt erst das lange Zeit verdrängte, das weibliche Schweigen überhaupt anfängt, als Kränkung, als Wunde wahrgenommen zu werden. Virginia Woolf ist nicht in der Lage und nicht bereit, sich wie manche ihrer Vorgängerinnen als die eine Ausnahmefrau zu feiern, die über eine männliche Begabung verfügt, wie sie im Normalfall ihrem Geschlecht eben nicht zukommt. Sie erfährt sich vielmehr als Schriftstellerin, die ausschließlich durch ihre Mutter zurückdenkt und nicht wie der männliche Autor über die Erfahrungen seiner Mütter und seiner Väter verfügt. Ihre Erfahrungen sind, wie sie betont, bestimmt durch die Geschichte ihres Geschlechts, unabhängig von jeder bewussten Entscheidung. Die schockartigen Momente der Entfremdung, die sie immer wieder durchlebt, haben für sie direkt zu tun mit der Tatsache, dass die Wirklichkeit, in der sie lebt, die Wirklichkeit der Väter ist. Diese unzulängliche Vaterwelt ist es, die sich ihr immer wieder entzieht, sie zur passiven Zuschauerin ihrer Rituale macht. Dieser Schock überfällt einen immer dann, erklärt sie, wenn man eine Frau ist, eine beliebige Straße hinuntergeht und aus einer natürlichen Erbin dieser Zivilisation plötzlich im Gegenteil zur Außenseiterin wird, fremd und kritisch. Beschrieben wird hier der fremde Blick einer Frau auf die patriarchalisch geordnete Welt. Eine Erfahrung, die in der Literatur der 70er Jahre dann zu einem zentralen Thema sehr vieler Autorinnen wird. Auch Ingeborg Bachmann zum Beispiel beschreibt in ihrer späten Prosa kaum etwas anderes als diese Erfahrung des Ausgeschlossenseins. Für Virginia Woolf hängt die alltägliche Schizophrenie, die sie am eigenen Leib erfährt, wenn sie eine Straße hinuntergeht, eng zusammen mit der Geschichtslosigkeit ihres Geschlechts. Die Mehrheit der Frauen sind weder Huren noch Kurtisanen. Noch sitzen sie den ganzen Sommernachmittag auf staubigem Plüsch und tätscheln Möpse. Aber was tun sie dann? Und hier kam mir eine jener langen Straßen in Erinnerung, irgendwo südlich des Flusses, deren endlose Häuserreihen zahllos bevölkert sind. Mit dem Auge der Fantasie sah ich eine sehr alte Dame am Arm einer Frau mittleren Alters, vielleicht ihrer Tochter, die Straße überqueren. Beide so respektabel beschuht und in Pelzwerk gekleidet, dass ihr Ankleiden am Nachmittag ein Ritual sein und die Garderobe Jahr um Jahr für die Dauer der Sommermonate in Schränke mit Kampfer gehängt werden muss. Sie überqueren die Straße, wenn die Lampen angezündet werden, denn die Dämmerung ist ihre liebste Stunde, wie sie es sicher Jahr um Jahr getan haben. Die Ältere ist fast 80. Aber fragte man sie, was ihr Leben ihr bedeutet hat, so würde sie sagen, dass sie sich daran erinnere, wie die Straßen wegen der Schlacht von Balaklava illuminiert oder wie die Geschütze im Hyde Park für die Geburt von König Edward dem VII. Abgefeuert wurden. Und wenn man in dem Versuch, den Augenblick auf Datum und Jahreszeit festzulegen, sie fragte, aber was haben Sie am 5. April 1868 gemacht? Oder am 2. November 1875? So würde sie vage dreinschauen und sagen, dass sie sich an nichts erinnere. Denn alle Dinners sind gekocht, die Teller und Tassen gespült, die Kinder in die Schule geschickt und in die Welt entlassen. Von alledem bleibt nichts. Alles ist vergangen. Keine Biografie oder Geschichte weiß darüber ein Wort zu sagen. Und die Romane, ohne es zu wollen, lügen. Unvermeidlicherweise. Virginia Woolf versteht sich als die Chronistin all dieser unbekannten weiblichen Lebensläufe, die sie dem Vergessen entreißen will. Schreiben ist für sie daher nicht Imagination und Erfindung, sondern eine äußerste Annäherung an die Empirie, an die alltäglichen Abläufe also, die das Leben der namenlosen alltäglichen Frauen bestimmen. Diese Empirie nämlich ist in der männlichen Literatur, wie sie feststellte, stets eine Leerstelle, ein blinder Fleck, ein Thema, das höchstens einmal am Rande vorkommt. Die Frauenbilder, die es hier gibt, sind etwas völlig anderes als jene konkreten Frauen, von denen Virginia Woolf spricht und deren Chronistin sie sein will. Ein höchst seltsames, gemischtes Wesen, entsteht vor unserem Auge. Im Reich der Fantasie ist sie von höchster Bedeutung. Praktisch ist sie völlig unbedeutend. Sie durchdringt die Dichtung von Buchdeckel zu Buchdeckel. Sie ist alles andere als historisch abwesend. Sie beherrscht das Leben der Könige und Eroberer in der Fiktion. In der Wirklichkeit war sie der Sklave eines jeden beliebigen Jungen, dessen Eltern ihr einen Ehering auf den Finger zwangen. Einige der inspiriertesten Worte, einige der tiefgründigsten Gedanken der Literatur kommen ihr über die Lippen. Im wirklichen Leben konnte sie kaum lesen, kaum buchstabieren und war das Eigentum ihres Ehemannes. Mit dem Hinweis auf die poetisierte Kunstfrau als Ergebnis exklusiv männlicher Projektionen hat Virginia Woolf noch einmal hellsichtig etwas vorweggenommen, das zu einem Thema erst der 70er Jahre wird. Auf einmal fing eine Generation an, sich darüber Gedanken zu machen, was es bedeutet, in der Geschichte der Literatur immer nur Wunsch- und Schreckbilder des Mannes über die Frau vorzufinden. In dem Essay »Voraussetzungen einer Erzählung« hat Christa Wolf diese Überlegungen auf den Begriff gebracht. Inwieweit gibt es wirklich weibliches Schreiben? Insoweit Frauen aus historischen und biologischen Gründen eine andere Wirklichkeit erleben als Männer. Wirklichkeit anders erleben als Männer und dies ausdrücken. Insoweit Frauen nicht zu den Herrschenden, sondern zu den Beherrschten gehören. Sollte man nicht einmal versuchen, was herauskäme, setzte man in die großen Muster der Weltliteratur Frauen an die Stelle der Männer? Achill, Herakles, Odysseus, Ödipus, Agamemnon, Jesus, König Lear, Faust, Julien Sorel, Wilhelm Meister. Frauen als Handelnde, Gewalttätige, Erkennende? Sie fallen durch den Raster der Literatur. Dies heißt Realismus. Die ganze bisherige Existenz der Frau war unrealistisch. Für männliche Autoren ist die Irrealität der weiblichen Existenz, von der Christa Wolf spricht, bis heute kein Thema. Selbst die avantgardistischen Bewegungen dieses Jahrhunderts haben an den tradierten Mythen über Madonnen und Huren bemerkenswert hartnäckig festgehalten. Fast scheint es so zu sein, dass die vom Mann definierten Geschlechterrollen und ihre kulturellen Spiegelungen ein Tabu darstellen, an das auch in der Literatur nicht gerührt werden darf. Auf der anderen Seite, im Blick des Mannes auf sich selbst, verfügt jeder Autor dieses Jahrhunderts gerade dann, wenn er einen neuen Helden, einen neuen Typus entwirft, über eine Schule der Väter. Für ihn gibt es keinen blinden Fleck, keine Leerstelle, sondern das Gegenteil, allzu viel Tradition. Musils Mann ohne Eigenschaften zum Beispiel wäre als Eigenschaftsloser nicht denkbar ohne die vielen Helden des bürgerlichen Romans mit ihren vielen, ziemlich genau definierten Eigenschaften. Die Unlust des musilschen Möglichkeitsmenschen, sich auf diese Eigenschaften einzulassen, ist Folge einer Reflexion über allzu viel Geschichte, allzu viel historische Fixierung. Der Mann, der auf die Eigenschaften seiner Väter und Großväter verzichtet, ist ein Spätgeborener, der es vorzieht, sich aus einem Akteur in einen Zuschauer und Experimentator zu verwandeln. Er ist der Erbe, der einen Teil seines Besitzes ablehnt und nicht die vaterlose und geschichtslose Tochter, die Virginia Woolf beschreibt. Musils Eigenschaftsloser ist zudem ein Paradigma für eine Reihe ähnlicher Entwürfe. Der Dandy und der Flaneur zum Beispiel sind vergleichbare Spielfiguren der Moderne. Beide leisten sich den Luxus des Rückzugs aus dem unmittelbaren Handeln, den Luxus der Ästhetisierung des Lebens. Selbst dann, wenn diese Spätgeborenen sich gelegentlich Attitüden zulegen, die als weiblich gelten, ist dies ein zusätzliches Accessoire, kein Verwischen der Grenze zwischen den Geschlechtern. Für beide, für den Dandy und den Flaneur, gibt es keine weiblichen Pendants, keine Entsprechungen. Auch die Mondäne, der Vamp, ist keine weibliche Variante. Sie macht ihren Körper zum ästhetischen Objekt, um zu gefallen, um etwas beim Mann zu erreichen. Der Dandy dagegen sucht die narzisstische Versenkung ins eigene Selbstbild. Die Verführung, die damit verbunden ist, ist nicht mehr als ein Nebeneffekt. Und keine weibliche Romanfigur hat auch nur in Ansätzen etwas von der Freiheit und Souveränität des Flaneurs, der die Großstadt zum modernen Abenteuer erklärt. Gerade dann, wenn die weibliche Heldin das Abenteuer sucht, ist sie angewiesen auf Schleichwege, aufs Nicht-Gesehen-Werden und Nicht-Hinsehen-Dürfen. Vor allem aber, für welche Autorin des 20. Jahrhunderts wäre es eine ästhetische Revolution, ihre Helden als Frau ohne Eigenschaften in die Welt zu setzen? Ist doch gerade Eigenschaftslosigkeit ein Merkmal, das schon immer der Frau zugeordnet wurde. Die Belege für diese Zuordnung sind fast unendlich. Kierkegaard zum Beispiel hielt es mit einem kleinen dialektischen Trick gerade für die höchste Qualität einer Frau, ihre Unbestimmtheit überhaupt auszuhalten und außerhalb der Logik der männlichen Eigenschaften zu existieren. In Stadien auf dem Lebensweg stellt er fest: Ein Weib zu sein ist etwas so Seltsames, so Gemischtes, so Zusammengesetztes, dass kein Prädikat es ausdrückt. Und die vielen Prädikate, wenn man sie brauchte, einander so widersprechen, dass nur ein Weib es aushalten könnte. Ernst Bloch meint Ähnliches, allerdings in anderer, emanzipatorischer Tendenz, wenn er im Prinzip Hoffnung davon spricht, das historische Schicksal der Frau stelle sich als Maskenanzug dar, als Folge rasch wechselnder Kostüme und als falscher Reichtum aller nur möglichen, sich widersprechenden Prädikate. Virginia Woolfs Romane sind nicht zufällig flirrende Momentbilder, Impressionen, denen, wie ein Kritiker einmal formulierte, die Philosophie fehlt. Ihre weiblichen Figuren kennen weder Vergangenheit noch Zukunft. Sie leben immer nur im Alltag, in purer Geschichtslosigkeit, im Hier und Heute, das keine Ordnung der Dinge kennt. Nicht zufällig sind alle Heldinnen Virginia Woolf so hoffnungslos ihrem Alltag und der Familienwelt verfallen. Alles, was geschieht, zerfließt ihnen zwischen den Händen, zerfällt in zusammenhanglose Details. Diese Heldinnen ohne Beruf und ohne Selbstbild sind Frauen ohne Eigenschaften. Indifferent, bewusstlos, gedächtnislos. An den Augenblick verloren bleiben sie Augentiere, passive Zuschauerinnen eines unbegriffenen Lebens, das sich irgendwo draußen in der Welt der Männer abspielt. Weiblicher Alltag ist, gemessen an diesem draußen, ein Exil, ein Innenraum. Es liegt nahe, die Unbestimmtheit dieser weiblichen Figuren für einen literarischen Kunstgriff zu halten, für eine bewusste Ästhetisierung der Wahrnehmung. Virginia Woolf hat jedoch immer wieder betont, dass es dabei nicht um ein ästhetisches Problem geht, sondern um konkrete Erfahrungen, die ihr keine andere Wahl lassen. Die Geschichtslosigkeit, die Alltäglichkeit ihrer Frauenfiguren bedeutet vor allem, dass sie nicht über das verfügen, was Identität oder Ich im Sinn von etwas, das fest und strukturiert ist, genannt wird. Eine dieser Frauen, die Heldin des Romans Wellen zum Beispiel, fürchtet, sie habe kein eigenes Gesicht. Diese Gesichtslosigkeit, diese Ichlosigkeit hat nichts zu tun mit jenem Phänomen, das in der neueren Philosophie als Ichverlust oder als Zerfall des Subjekts beschrieben wird. Das weibliche Ich, von dem hier die Rede ist, lebt in einer anderen Zeit, vielleicht in seiner Vorgeschichte. Es hat sich jedenfalls als strukturiertes Subjekt noch nicht gefunden. Gisela von Wisotzki beschreibt in ihrer Untersuchung Weiblichkeit und Modernität über Virginia Woolf dieses unbestimmte Ich, ausgehend von einigen Romanfiguren, so. In den Kostümierungen und Maskeraden, im Versteck der Stoffe und des Stils, schafft sich das Ich eine Wirklichkeit. Es ist, indem es sich darstellt. In der Pose träumt es von seinen Bedeutungen, spekuliert über seine Fähigkeiten. Nur als Verwandlungskünstler widersteht das Ich seiner Lehre, wird zum Ich-Künstler, zum Akrobaten der Identität, zum großen Jongleur, zum Imitatoren, Maskierten. Das Ich ist ein unverhältnismäßiges Ich mit ausgreifenden Proportionen, falschen Gefühlen, ungeregelten Einbildungen, voller Übertreibung und Überschwang, Träume parodiert, Erinnerungen gelöscht, Zukunft ohne Bild, Gegenwart zu nah, nicht nah genug, wie es einmal heißt. Dieses verkleidete und zugleich gehäutete Ich steht außerhalb der Ahnenreihe des Über-Ich. Seine Ingredienzien sind unterentwickelt, unkonzentriert, vorgetäuscht. Ein unüberschaubarer, ungefügiger Reichtum. Diese Unbestimmtheit des Ich gilt nicht allein für die Frauenfiguren der Virginia Woolf, deren Rituale noch direkt ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Das Problem, Ich zu sagen und sich selbst als Subjekt zu setzen, spielt auch noch für eine so aktuelle, so moderne Autorin wie Christa Wolf eine entscheidende Rolle. Sie verweist in ihren Aufsätzen, aber auch in dem Roman Nachdenken über Christa T. darauf, wie schwer es Frauen in der Literatur und in der Wirklichkeit fällt, sich als ein Ich zu begreifen, das einen wirklichen oder möglichen Platz kennt und die Welt in Besitz nimmt. Auch ein Titel wie Kein Ort, nirgends meint nicht nur die konkrete Existenz der romantischen Schriftstellerin Caroline von Günderode, der in der Tat kein Spielraum, kein Zimmer für sich allein zur Verfügung stand, um das zu tun, wovon sie träumte, frei und ungebunden zu leben und zu schreiben. Kein Ort nirgends ist darüber hinaus auch eine Metapher für die Frauen aus der Generation der Christa Wolf, die mit der schlechten Vergangenheit nicht mehr einverstanden sind, die Zukunft aber auch noch nicht deutlich vor sich sehen. Sie alle leben wie die Heldinnen Christa Wolfs zwischen einem nicht mehr und einem noch nicht. Und sie sind zu einem großen Teil nicht bereit, sich in der Gegenwart um jeden Preis zu arrangieren. Die Schwierigkeit dieser Frauen, Ich zu sagen, meint jedoch nicht allein die psychologische Hemmung, sich als Individuum mit festen Grenzen zu definieren. Und es kann auch nicht nur darum gehen, die eigene Autobiografie zu schreiben, um das zu erreichen, was mit einem Modewort der 70er Jahre Authentizität heißt. Diese Authentizität stellt oft nichts anderes her als die falsche Aura des vorgeblich Hautnahen und folgt zudem dem Missverständnis, es genüge, Frau zu sein, um bereits im Besitz der Wahrheit über das eigene Geschlecht und über das Frausein ganz allgemein zu sein. Gemeint ist bei einer so reflektierten Autorin wie Christa Wolf eine andere Dimension, das historische Defizit. Die Geschichtsarmut, das Fehlen von Vorbildern, jener Mangel also, von dem bereits bei Virginia Woolf die Rede war. Dieses Defizit hat nichts zu tun mit Biologie oder einer aufs Neue mystifizierten weiblichen Natur. Es ist vielmehr die Folge erzwungener, durch Jahrhunderte aufrechterhaltener Verengungen und Ausschlüsse. In der Sprache der Psychoanalyse bedeutet das, der Frau, jeder Frau, fehle bis heute das Imaginäre. Gemessen an diesem Imaginären existiere sie überhaupt nicht. Gemeint ist damit ein Ich-Ideal, das nicht wie bisher die männlichen Projektionen, die Traumfrau des Autors widerspiegelt, sondern den autonomen Wunsch der Frau selbst. Wenn es aber, wie die Psychoanalyse behauptet, dieses Imaginäre bisher nicht oder nur fragmentarisch gibt, dann geht es gerade im weiblichen Schreiben um eines. Es geht darum, die blinden Flecken, das Verdrängte, das, was fehlt, erst einmal wahrzunehmen. Nicht um Trauerarbeit zu leisten, auch wenn dies oft dazugehört, sondern um sich zuerst einmal im Spiegel deutlich zu sehen, ohne Furcht das Gesicht zu verlieren, wie die Figuren der Virginia Woolf. Der männliche Autor dagegen leidet, blickt er zurück an der Übermacht der Bilder, die, wie es ihm scheint, keinen Raum für Neues lassen. Der Dramatiker Heiner Müller zum Beispiel treibt wie kaum ein anderer die Frage nach der Vernichtung des männlichen Ich durch seine Geschichte auf die Spitze. In dem Text Hamlet-Maschine lässt er eine Figur, die zugleich den Hamlet Shakespeares und die Position des Autors Heiner Müller übernimmt, seine Rolle so reflektieren. Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt. Hinter mir wird die Dekoration aufgebaut. Von Leuten, die mein Drama nicht interessiert, für Leute, die es nichts angeht. Mich interessiert es auch nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit. Ich schüttle, von Brechreiz gewürgt, meine Faust gegen mich, der hinter dem Panzerglas steht. Ich sehe, geschüttelt von Furcht und Verachtung, in der andrängenden Menge mich, Schaum vor meinem Mund, meine Faust gegen mich schütteln. Ich hänge mein uniformiertes Fleisch an den Füßen auf. Ich bin der Soldat im Panzerturm. Mein Kopf ist leer unter dem Helm, der erstickte Schrei unter den Ketten. Ich bin die Schreibmaschine. Ich knüpfe die Schlinge, wenn die Rädelsführer aufgehängt werden, ziehe den Schemel weg, breche mein Genick. Ich bin mein Gefangener. Ich füttere mit meinen Daten die Computer. Meine Rollen sind Speichel und Spucknapf, Messer und Wunde, Zahn und Gurgel, Hals und Strick. Ich bin die Datenbank, blutend in der Menge, aufatmend hinter der Flügeltür, Wortschleim absondernd in meiner schalldichten Sprechblase über der Schlacht. Mein Drama hat nicht stattgefunden. Das Textbuch ist verloren gegangen. Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel in der Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand. Ich gehe nach Hause und schlage die Zeit tot. Einig mit meinem ungeteilten Selbst. Wer ist Hamlet? Sein Name steht für den Überdruss des Mannes an seine Geschichte. Für seine Unlust, die alten Bilder weiterhin zu übernehmen. Alles, was überhaupt gesagt werden kann, ist bereits gesagt. Die Tradition lässt sich nicht mehr durch neue Inhalte überholen. Hamlet überlebt zwar, aber er ist längst zur Literaturmaschine geworden, die unablässig sich selbst zitiert und den immer gleichen Text hervorbringt. Die Sprache des männlichen Subjekts, die Sprache des Autors, funktioniert zwar, aber sie ist am Ende der Bedeutung angekommen. Die Verwandlung Hamlets in eine Literaturmaschine meint nicht allein die Geschichte eines literarischen Typus. Sie beschreibt die Situation des Autors, der nicht mehr mitspielen will, sondern aus der Geschichte auszusteigen versucht. In einem anderen theoretischen Text spricht Heiner Müller vom Verschwinden des Autors und von der Hoffnung auf eine Literatur derer, die bisher nicht zu Wort kamen, die Analphabeten, die Namenlosen. In Hamlet-Maschine übernimmt Ophelia denn auch die Rolle dieser Analphabeten und Unterdrückten. Die Rolle also des revolutionären Subjekts, das gekommen ist, Rache zu nehmen. In einer kurzen Szene, die den Titel hat, Das Europa der Frau, erklärt Ophelia: Ich bin Ophelia, die der Fluss nicht behalten hat. Die Frau am Strick. Die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern. Die Frau mit der Überdosis auf den Lippen Schnee. Die Frau mit dem Kopf im Gasherd. Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten. Ich bin allein. Mit meinen Brüsten, meinen Schenkeln, meinem Schoß. Ich zertrümmere die Werkzeuge meiner Gefangenschaft. Den Stuhl, den Tisch, das Bett. Ich zerstöre das Schlachtfeld, das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit meinen blutenden Händen zerreiße ich die Fotografien der Männer, die ich geliebt habe und die mich gebraucht haben, auf dem Bett, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus meiner Brust, die mein Herz war. Ich gehe auf die Straße, gekleidet in mein Blut. Ophelias Rede ist eine Absichtserklärung. Im Stück selbst wird sie zu keiner wirklichen Gegenspielerin Hamlets. Sie bleibt bis zuletzt eine Projektion des Autors. Er führt vor, wie er sich eine Veränderung der Geschlechterrollen, an die er jedoch nicht glaubt, vorstellen könnte. Ophelias Text ändert sich. Ihr Wahnsinn ist nicht mehr lieblich und poetisch, sondern spricht von Hass und Rache. Die Frau, die diesen Text spricht, bleibt jedoch gefesselt an einen Rollstuhl. Zwei Männer in Arztkitteln schnüren sie mit Mullbinden bis zur absoluten Bewegungslosigkeit ein. Am Ende bleibt sie auf der Bühne, regungslos in weißer Verpackung. Gefesselt und gelähmt spricht sie aus dem Untersee zu Hamlet hinauf. Das männliche Subjekt, Hamlet, Heiner Müller, alle drei können sich und ihrer Vergangenheit nicht entkommen. Der Autor ist, dies teilt er in den Bildern mit, die auf der Bühne ablaufen und den Text immer wieder aufheben, nicht in der Lage, für Hamlet und für Ophelia eine neue Handlung, einen anderen Dialog zu erfinden. Das Äußerste, was möglich ist, ist eine Absichtserklärung, ist die negative Utopie Ophelias, wenn sie erklärt, nieder mit dem Glück der Unterwerfung, es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Die Sicht Heiner Müllers, die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen betreffend, ist deutlich. Für die Frau gibt es die Verkehrung des Schweigens in Polemik, in Hass und Verweigerung. Dies ändert jedoch noch nichts an ihrer alten Abhängigkeit, an der Lähmung ihres Handelns in der Welt. Und umgekehrt, Hamlet, seine Rolle müde, wartet auf die Lösung seiner Misere durch Ophelia. Am Ende jedoch ist er es doch wieder selbst, der die Marx- und Mao-Büsten seiner intellektuellen Väter und Vorbilder zertrümmert. Das aber heißt, im Blick des Autors sind beide, der Mann und die Frau, in gleich verhängnisvoller Weise in die überholten, sinnlosen Strukturen der männlichen Geschichte verwickelt. Ophelia ist im Blick des Autors ein merkwürdiges Doppelwesen. Einmal repräsentiert sie sein Prinzip Hoffnung, die Hoffnung nämlich auf die Revolte. Zum anderen jedoch traut er ihr nicht zu, dass sie zur Erneuerung, zur Veränderung der Wirklichkeit in der Lage ist. Zugespitzt und unfreundlich formuliert, wieder einmal soll eine Frau als Lückenbüßer, als Lückenbüßerin einspringen, wenn der Mann sich seiner Rolle nicht mehr gewachsen fühlt. Eigentlich wird von ihr erwartet, dass sie auf offener Szene das Kostüm wechselt und sich von der Statistin der Geschichte in den neuen Star der Postmoderne verwandelt. Nur wie gesagt, Heiner Müller traut seiner eigenen Botschaft nicht. Er lässt Ophelia in der Ambivalenz zwischen dem, was sie sagt und was sie tut. Sein Pessimismus erlaubt nicht, dass er mit seiner Utopie ernst macht und Ophelia in die Freiheit entlässt. Diese neue Ophelia ist zwar nicht mehr der alte Traum des Mannes. Im Schema der Madonna oder Hure geht sie jedenfalls nicht auf. Dafür ist sie wahrscheinlich sein modernes Trauma. Die Fantasie eines Autors, der sich vorstellt, wie er argumentieren würde, wäre er eine Frau und blickte zurück auf die Geschichte männlicher Herrschaft. Heiner Müllers Sprache ist aufgeladen und überladen mit Bedeutungen, Anspielungen, Allegorien. Sie bleibt gerade dann, wenn sie destruktiv sein will, in jener kulturellen Tradition, die männlich genannt wird, in der Tradition der Revolte der Söhne gegen die Väter und ihre überlebensgroßen Denkmäler. Ich kenne jedoch keine Arbeit einer zeitgenössischen Autorin, die ihre weibliche Figur auch nur entfernt so argumentieren ließe, wie Heiner Müller seine Ophelia sprechen lässt. Die großen akzeptierten Autorinnen des 20. Jahrhunderts haben dagegen auffallend oft über Scheitern und Tod, über Resignation und Verzweiflung und über die eigene Hoffnungslosigkeit geschrieben. Und auffallend häufig wird dieses Scheitern nicht als ein Konflikt beschrieben, der sich irgendwann einmal lösen und verändern ließe, sondern als zeitloses weibliches Schicksal, als die ewige Niederlage der Frau gegenüber dem Mann und seinem Realitätsprinzip. Exemplarisch für eine derartige Haltung erscheint die Prosa Ingeborg Bachmanns, vor allem jene Arbeiten, die sie Todesarten nennt. Der Fall Franza und Requiem für Fanny Goldmann. In allen drei Texten stehen Frauen im Mittelpunkt, die an dem Mann, den sie lieben, scheitern. Franza geht daran zugrunde, dass ihr Mann in ihr einen Fall sieht und sie zum Objekt seiner psychologischen Studien macht. Franza flieht zwar aus ihrer Ehe, befreit sich aber nicht mehr von den quälenden Bildern der Demütigung und geht zugrunde. Fanny Goldmann, die Schauspielerin, scheitert an der Beziehung zu einem unwürdigen Liebhaber, der sie ausbeutet, belügt und schließlich verlässt. Als er gegangen ist, verliert Fanny Goldmann den Willen zum Leben und zum Überleben. Sie stirbt am Dahinschwinden ihrer Lebenskraft. In Malina geht die namenlose weibliche Ich-Figur an der Kälte und Unsensibilität ihres Liebhabers zugrunde. Vor ihm verbirgt sie ihre andere, männliche und rationale Seite, die sie Malina nennt. Malina ist der abgespaltene Teil ihres Selbst, der mit ihrem weiblichen Anspruch aufs unbedingte Gefühl nichts zu tun haben darf. Diese andere Seite ist zwar stets in ihr präsent, wird aber als der Fremde angesehen, dessen Argumente und Einsichten vom weiblichen Ich abgelehnt werden. Malina wird mit gutem Grund aus dem Bewusstsein ausgeblendet, wenn Ivan, der geliebte Mann, ins Spiel kommt. Denn Ivan hat für die Frau, die sich selbst als hilflos, hochemotional und unfähig zur Selbstständigkeit imaginiert, alles zu sein. Sinnstifter, Vater und Therapeut. Wenn Ivan mich zu heilen anfängt, kann es nicht mehr ganz schlimm sein auf Erden. Zwar weiß die Frau von Anfang an, dass sie damit vom Mann etwas Unmögliches verlangt. Sie weiß, dass er gar nicht in der Lage ist, zu begreifen, was sie von ihm erwartet. Trotzdem ist sie nicht bereit, ihre Position zu überprüfen, ihren Glauben an ihn und das Wunderbare seiner Allmacht zu revidieren. Der weibliche Anspruch, auf dem sie besteht, meint nicht Autonomie, sondern das Recht auf Unmündigkeit, das Recht auf Warten und Leiden und Selbstzerstörung. Zwar empfindet sie sich als die Zerrissene, der Zerrissene. Beides zusammen aber ist für sie nicht lebbar. Das, was sie in sich vorfindet, Gefühl und Geist, Kreativität und Chaos, das Androgyne also oder auch einfach die Summe individueller Eigenschaften, wird abgewehrt. Der Mann, für den dieses Kunststück geschieht, hat es daher auch nur mit einer Teilansicht zu tun, mit einer fragmentierten Persönlichkeit. In einer geradezu masochistischen Projektion spielt sie noch einmal, vergeblich, die hilflose und zerstückelte Kindfrau. Erst im zweiten Teil des Romans wird diese Projektion mit Erinnerungsspuren aus der frühen Kindheit, mit der Bindung an eine übermächtige und sadistische Vaterfigur in Zusammenhang gebracht. Dieser zugleich reale und irreale Vater, der biologische Vaterschaft und patriarchalisches Gesetz bedeutet, ist der Verfolger, der die Tochter zu zerstören sucht. Er verbietet ihr Bücher, reißt ihr die Zunge heraus, erhält seine Sonntagspredigten. Heute verflucht er meine Mutter und mich. Er verflucht sein Geschlecht und mein Geschlecht. Und ich gehe zu dem Weihwasserbecken der Katholiken und benetze meine Stirn im Namen des Vaters. Ich gehe hinaus, bevor die Predigt zu Ende ist. Der Vater ist der Regisseur der Kindheit. Es geht alles nach seinem Willen. Er übt die Tochter in die Unterwerfungsrituale ein, die sie dann später für Ivan repetiert. Die Mutter ist unfähig, ein Gegenbild vorzuleben. Sie ist für die Tochter der Hund, der geprügelt wird. Ich denke, der Hund habe keine Ahnung, dass er meinen Vater nur ein wenig ins Bein beißen müsse, damit die Prügelei ein Ende hat. Aber der Hund heult leise und beißt nicht. Der Vater ist jemand, der der Tochter all das untersagt, was Malina später tun wird. lesen und schreiben. Dafür prügelt er die Tochter, bringt sie ins Gefängnis, zerstört ihre Bibliothek und versucht, ihr die Zunge herauszureißen. Marlina ist von Anfang an das Männliche, das aus der Tochter, aus der Frau herausgeprügelt werden soll. Der Vater zieht eine Schwester, Melanie, vor, die in seinen Augen ganz weiblich ist und ihn auffrischt. Melanie ist das weibliche Gegenstück zu Marlina. Die namenlose Tochter, die als Kind den Aufbruch, den Ausbruch wagt, aber ist unfähig, sich später von den Demütigungen, die sie erfuhr, freizumachen. Sie kann sich nicht mit dem psychischen Anteil identifizieren, der mit dem Tabu Männlichkeit belegt und der Frau vom Vater verboten ist, Marlina. In den alten Bildern befangen, spielt sie vor Ivan die Rolle der Mutter, den Hund und zugleich die Rolle der Melanie. Sie regrediert auf jene Rollen und Posen, die sie früher bei der Mutter und der Schwester verachtete. Ihre Fantasie als Frau bleibt ans alte Muster gebunden. Sie macht, ohne dass dies je gesagt würde, Ivan zur neuen Vaterfigur, zu einem Vater, der lieben kann. Und umgekehrt macht sie sich zum Kind, zur Kindfrau, um den Vatergeliebten endlich für sich zu gewinnen. Trotzdem fühlt sie sich Ivan gegenüber so wie früher vor dem Vater als Abfall, aus seiner Rippe gemacht und seit jeher entbehrlich. Ivan hat es daher gar nicht mehr nötig, von seiner Macht Gebrauch zu machen. Alles, was zur Unterwerfung der Frau nötig ist, hat der Vater, das Vaterbild, das Gesetz des Vaters vorweggenommen. Der Mann ist immer schon Herr über die Zeit der Frau, er bestimmt, was geschieht. Ivan hat einen freien Nachmittag. Nur für Ivan gibt es freie Nachmittage, eine freie Stunde, einmal auch einen freien Abend. Was mit meiner Zeit ist, ob ich freie und unfreie Stunden habe, Freiheit und Unfreiheit habe, darüber wird nie geredet. Ivan will mich auf ein Eis im italienischen Eissalon einladen, aber es ist keine Zeit mehr. Der freie Nachmittag ist schon vorbei und wir müssen zurückrasen in die Stadt. Das Eis werde ich das nächste Mal bekommen. Ivan ist am Unglück, an der Passivität der Frau zugleich schuld und nicht schuldig. Er ist zwar unfähig zu begreifen, was die Frau von ihm erwartet, zugleich aber ist sie ihm gegenüber sprachlos. Auf seine Schimpfsätze, seine Vorwürfe, seine Beleidigungen erfährt er keine Antwort. Sie ist nicht in der Lage, ihm etwas über sich selbst mitzuteilen. Die Schimpfsätze bestreitet Ivan allein. Denn von mir kommen keine Antworten, nur Ausrufe. Oder sehr oft ein "Aber Ivan", das jetzt nicht mehr so ernst gemeint ist wie am Anfang. Was weiß Ivan von dem Gesetz, das für mich gilt? Aber es wundert mich doch, dass Ivan in seinem Wortschatz das Gesetz hat. Als Ivan sich zurückzieht, bleibt für das weibliche Ich nur die Kapitulation. Es empfindet sich als Fälschung, als Karikatur. Am Ende verschwindet die Frau mit einer kafkaesken Metapher in der Wand. Es ist eine sehr alte, eine sehr starke Wand, aus der niemand fallen kann, die niemand aufbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut werden kann. Der Roman endet mit dem Satz: Es war Mord. Die Namenlose stirbt als Frau und überlebt als Marlina. Der Mörder ist nicht nur der reale Mann, sondern der Vater, der sie immer schon lange vor ihrer Kapitulation auf den Friedhof der ermordeten Töchter gebracht hat. Ingeborg Bachmanns Roman beschreibt in überklaren Wortbildern die ungelösten Abhängigkeiten, die traumatische Verletzung durch das Gesetz des Vaters. Der innere Monolog der Frau, ihre Assoziationen, ihre latente Depression legen die weibliche Wunde bloß, den chronisch gestörten Narzissmus der Ich-Figur, die sich ohne den anderen, ohne den Mann weder zu denken noch zu akzeptieren vermag. Nur in einer Szene des Romans ist sie einen Moment lang mit sich im Einklang. Dann, wenn es darum geht, ein Kleid anzuprobieren, dann, wenn es heißt, eine Frau ist zu erinnern.